Das war während der Woche. Und am Wochenende, dann verschwindet das alles und wir werden Teil der stärksten Armee der Welt. Aber das war während der Woche. Und am Wochenende, dann verschwindet das alles und wir sind Teil der stärksten Armee der Welt. Am Wochenende, dann verschwindet das alles und wir werden Teil der stärksten Armee der Welt. Am Wochenende, dann verschwindet das alles und wir werden Teil der stärksten Armee der Welt.